Kapitel 5, Aufgabe 15. Deutsche Banken unter Druck. Hören Sie die Börsennachrichten. Entscheiden Sie, ob die abgedruckten Aussagen mit dem Inhalt der Nachrichten übereinstimmen oder nicht. Während Amerikas Banken längst wieder Gewinne in Milliardenhöhe scheffeln, ächzen die Geldhäuser in Europa noch immer unter den Lasten der Finanzkrise, drücken Rechtsstreitigkeiten die Bilanzen. Entsprechend mau sehen die Aktienkurse aus. Auch im nächsten Jahr ist nach Meinung vieler Experten keine wirkliche Entspannung in Sicht. Regelrecht vernichtend fällt das Urteil der Ratingagentur Fitch zur Lage der Deutschen Bank aus. Das Geldhaus stehe vor einer Reihe von Herausforderungen. Dazu gehörten eine strukturell hohe Kostenbasis, steigende Kapitalanforderungen in verschiedenen Ländern und andauernde Rechtsrisiken, die in hohen Strafen oder teuren Vergleichen enden könnten. Hinzu kämen ein verhaltenes Wachstum im Investmentbanking sowie Belastungen durch die sich abschwächende Konjunktur in Deutschland und der Eurozone. Keine guten Aussichten also für Deutschlands Branchenprimus, der damit rechnen muss, im ersten Halbjahr des nächsten Jahres weiter herabgestuft zu werden, von A+ auf A. Dass bei der Deutschen Bank vieles im Argen liegt und die Folgen der Finanzkrise noch immer Löcher in die Bilanz reißen, haben in diesem Jahr auch die Anleger zu spüren bekommen. Die Aktie hat 2014 24% eingebüßt und ist damit nach Adidas der zweitschlechteste Wert im DAX. Kaum besser sieht es bei der Commerzbank aus. Der fulminante Anstieg der Aktie zu Jahresbeginn auf bis zu 14,50 € hat sich rasch als Strohfeuer erwiesen. Seitdem ist der Weg nach oben unterbrochen. Die Aktie pendelt zwischen 10 und 12 Euro. Zwar schreibt die zweitgrößte deutsche Bank inzwischen wieder schwarze Zahlen, auch sind die Rückstellungen für Kreditausfälle gesunken, doch noch immer weist die Commerzbank eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote auf. Deshalb lässt sich nicht gänzlich ausschließen, dass sich der Konzern im kommenden Jahr erneut frisches Kapital besorgen muss, um seine Kernkapitalquote wie erwartet auf über 10% zu steigern. Schwer lasten auch die faulen, milliardenschweren Kredite der einstigen Immobilientochter Eurohypo sowie die Probleme in der Schiffsfinanzierung. Die Portfolios in diesen Bereichen sollen zwar bis 2016 auf zusammen rund 20 Milliarden Euro gesenkt werden, doch dabei entstehen teilweise hohe Abschreibungskosten. Dass die deutschen Banken trotz des soeben mühelos bestandenen Stresstests der EZB ihren Konkurrenten im Ausland, allen voran in den USA, immer noch hinterherhecheln, moniert sogar die Bundesbank. Im weltweiten, aber auch im europäischen Vergleich lägen die deutschen Banken, gemessen an der Rendite, unter dem Durchschnitt, weil sie zu stark vom Zinsergebnis abhängig seien, meint die Bundesbank. Auch die große Zahl der Banken belaste die Ertragslage. Die Institute müssten mehr Geld verdienen und gleichzeitig ihre Kosten senken. Das heißt, die Banken müssen im neuen Jahr noch mehr auf die Kostenbremse treten. So soll sich etwa die Zahl der Filialen weiter verringern. Die Mitarbeiter vieler Geldhäuser müssen sich also auf einen Dauersparmodus einstellen. Bis Ende nächsten Jahres sollen allein bei der Deutschen Bank 4,5 Milliarden Euro eingespart werden. Doch damit nicht genug. Bis 2018 will die Bank die Ausgaben zusätzlich um bis zu 2,5 Milliarden Euro kürzen, um die Kostenquote auf 65% zu senken. Deutlich besser sieht es bei den amerikanischen Banken aus. Nach einer Schwächephase im Frühjahr haben die Aktien der großen Wall-Street-Häuser kräftig zugelegt, um bis zu 30%. Und glaubt man den Experten, dürfte das kommende Jahr ein noch besseres Jahr werden. Sie begründen ihre Erwartungen mit der starken amerikanischen Wirtschaft, die die Kreditnachfrage anfeuern sollte. Zudem dürfte sich der ab Mitte nächsten Jahres erwartete Wiederanstieg des US-Leitzinses positiv auf die Margen der Geschäftsbanken auswirken.